Onkel L.E.G.A.H. in der Haus, Nigga, Westside, du bist ne Cocaine-Bitch wie die No Angels. Was, du willst ein Feature? No way, Kid. Du hast ein Hip-Hop-Tür, das ist die Al-Qaida-Sammlung. Kid, ich bin der Big Boss wie Rainer Keim. Und ich mach heute bei deinen Boys ein Drive-By. Und es macht Boom, so wie Royce da Five. Nein, come on, wie willst du bad und du fact? Du holst dir Männer ins Bett wie die Bachelorette. Und ein jämmerlicher Wimmel sieht der Männer von innen. Männer, die aussehen wie Heller von Sinn. Kid, ich kann mal von Berlin zu Jam in Siegen. Doch, ich sah nur Gangs im Minirock und Bikini-Top. Sogar deine Crew beschwert sich, wie schwul du bist. Ich sag Move, du Bitch, als wär ich Ludacris. Denn du passt nicht zu mir wie die Fantastischen Vier. Also geh mir aus den Augen, Bitch, da ist die Tür. Ich ficke deine ganze Gang, alle Motherfucker sehen mich an. Ich bin der Überklinger, Michael Tiller wie Cameron. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso wird der mich battle? Dieser riesige kleine Wicht, sowieso klingt er wie Hansen. Wenn ich dich und deine Wannabe kann, kann er mal sehen, dann ist es so, ich kenne besser, wenn ihr höflich seid. Kid, ich gebe dir den Nicken, Hacker, Nader, Kind, du verlierst mich, schön und greifst so wie Dönerfleisch. Schon verkrüppelt, aber ganz beklügelt, wahrscheinlich Stücke, die gerne fette dich und deine kleine Hütte in Brand. Ich gebe deiner Grube viele und sie bücken sich dann und saugen alle mal zusammen wie verrückt an meinem Schwanz. Hey, du Fäge, der ist rich, wirst jetzt im Battle gefickt. Ich baller wie eine Nano-Google in dein hässliches Gesicht und mache weiter, bis auf deine besten Pferde.